Durch die Zerstörung des Katharertums der Troubadoure, der Liebeshöfe und mit dem Verschwinden der Fedele de Amore, der Minnesänger und des Gral wird alles verfälscht und verdorben. Die Kirche von Roma, Amor umgekehrt, bemächtigt sich der katharischen Flaggen, ihre Farben abändernd. Aus der Domna, der Shakti, der Sophia, macht sie den marianischen Kult. Aus dem Erwachen des Chakra Anahata, aus dem Austausch der Herzen, macht sie die Anbetung des Herzen Jesu. Der exoterische Rosenkranz und die Dornenkrone, das Chakra Sahasrara, beziehen sich immer auf die Chakras. Doch das mechanische Gebet und die Korruption ihres gesamten Mysteriums, anstatt es zu erwecken und zu erneuern, fördert es die Aufhebung ihrer verborgenen Macht. Durch das Verschwinden der Einweihung des Amor und die Zerstörung des katharischen Kreises, des Grals und der Templer wird alles verdorben und verfälscht. Es wird menschlich, allzu menschlich. Die Geschichte konzentriert sich auf die Gefühle des Herzens, einer Äußerung des Chakras Anahata. Es taucht die uneingeweihte Liebe auf, sowie der Kult des physischen Körpers, des Mannes und der Frau, diese verwirrende Geschichte unserer Zeit. Man hat die Liebe des christlichen Okzident erfunden, die für den Tiermenschen, für den Pazu gemacht wurde, als Beigabe jedes höheren Symbolismus. Der harte und kalte Weg ging verloren, das polare Eis eines magischen Blutes, einer geheimen Einweihung, die von einem Vira und seiner Yogini, von einem Krieger und seiner Walküre praktiziert wird, sie in unsterbliche Götter verwandeln könnte. Und in mehr als Götter. Von den heiligen Maya-Blumenfesten in den längsten Tagen des Wiedererwachens des Frühlings in Okzident, mit der Maigräfin, der Braut des Mai, der Maya, die Illusion, besiegt, der Shakti in Lilith verwandelt aus seiner erneuerten, vergeistigten Kraft des Er, Ihr, bezieht das römische Christentum seinen Herdentriebkult der Jungfrau Maria, der eine monistische Parodie der hyperboreischen Zauberinnen, der Nornen, der Jungfrau der geistigen schwarzen Sonne, der Isis, die Göttin der Nigredo ist. Es treten auch die Mai- und Maskenfeste auf, völlig abgeschaltet von einer schon verlorenen Wesenheiten im Rauch der Scheiterhaufen, wo man die Eingeweihten, die Hexer, verbrannte. Der Divya. In einem langen Brief an Professor Jung, den ich zusammen mit seiner Antwort in dem Buch »Der hermetische Kreis« veröffentlichte, fragte ich ihn: »Haben Sie jemanden gefunden, der sich verwandelt hat, das Zentrum seines Bewusstseins ändernd, das sich selbst erreichend, dank einer besonderen Technik, zum Beispiel Ihre?« »Persönlich bezweifle ich es. Ich halte es nicht für möglich. Ich glaube, dass diese verschiedenartigen Wesen so geboren wurden. Vielleicht wird die heute gemachte Anstrengung in einem Geschlecht in der Zukunft Früchte tragen, in einer Zukunft, die noch kommen wird, jedoch noch nicht da ist. Der Mensch, der kommen wird.« Schon in jenen Jahren stellte ich die vorhandenen Unterschiede bei den Bewohnern der Erde fest, diejenigen göttlichen Ursprungs und die anderen. Der Unterschied wird im Blut bestimmt, im Gedächtnis des Blutes, das Jung als verschiedene unbewusste Kollektive bezeichnete, der Arier und der Jude. Es ist im Blute des Alchemisten, wo sich die Verwandlung vollzieht, denn darin befindet sich das Blei, der Schwefel, das Arsen, der Zinnober. Und durch den Druck des Quecksilbers, das im Blute der Soror kreist. Es ist selbstverständlich, dass diese derselben arischen Rasse des Alchemisten angehören muss, mit denselben durch den Blutstrom kreisenden Bildern, um auf die gleiche Art dem Archetypen gegenübertreten zu können oder von diesen freiwillig und sogleich besessen zu sein und nicht von anderen. Gleiche unbewusste Kollektive, um Jungs Ausdruck zu gebrauchen. Im Vorwort zu dem Buch »Die Besuche der Königin von Saba« hat Jung endlich seinen Glauben ausgedrückt, dass die Archetypen kein bloßes Erzeugnis eines individuellen Bewusstseins oder Kollektivs sind, weil sie den Produkten des Unbewussten das am wenigsten ähnliche sind. Sie sind autonom, es sind selbstständige Götter. Was nicht heißen soll, dass diese nicht ins Blut gehen, dass sie darin nicht ihren Olymp, ihr Valhalla hätten. Denn wir wissen nichts darüber, was das Blut ist, weil es, außer dass es durch die Adern des physischen Körpers kreist, es auch durch die Adern des Astralkörpers kreist. Und weil wir den Astralkörper schaffen, ihn wieder auferstehen lassen, wie unseren König, ihn alchemistisch erfinden, erschaffen wir auch wieder sein Blut, das Aurum Potabile, das man beim Minnetrinken zu sich nimmt. Solange dieses Blut nicht erschaffen und erfunden ist, müssen wir durch den ganzen Prozess des Nigredo, des Albedo hindurch, wo wir von jenen autonomen Göttern besessen sein werden, wenn auch illusorisch, Produkte der Maya-Schöpfung, der Äonen und Manus, eines Manvatara, einer Runde der ewigen Wiederkehr. Es gibt keinen anderen Weg. Mehr noch, wir müssen uns dieser Besitzergreifung öffnen, sie augenblicklich begünstigend. Ohne mögliche Ausflucht, sie sind die heidnischen Götter, Eros, Aphrodite, die Griechen, Krishna, Radha, die Hindus und viele andere mehr. Wie die strahlenden Etrusker müssen wir uns darauf vorbereiten, durch einen Blitz, ohne zu verbrennen, durchbohrt zu werden, der uns von Teil zu Teil durchquert, sodass in uns nur seine gewaltige, unförmige, ursprüngliche Gewalt verbleibt. Die numinöse Ekstase, die Liebesleidenschaft, die Konstellation der Königin von Saba in der Seele gleichen dem tatsächlichen Besitz durch einen Gott der Liebe, durch ein äußeres Wesen, dem Feld, dem Vira. Was ist der Archetypus? Hat er vielleicht etwas mit der schaffenden, ursprünglichen Kraft, dem Willen zur Macht, um Nietzsches Ausdruck zu gebrauchen, zu tun? Einer dunklen Kraft, möglicherweise ohne Bewusstsein, ohne Antlitz, die beim Vorübergehen oder Eintreten in die erschaffenen Universen von ihr selbst die Kleidung und Farbe einer mythischen Legende annimmt? Die Kraft an sich entweicht uns, ist uns unerfassbar. Es erreicht uns nur ihr Ausdruck, Gestalt und Wesen bekleidend, wenn sie dem Bewusstseinsinhaber durch den Sinn geht in irgendeinem Winkel des demiurgischen Universums. Und es wäre einzig diese Äußerung als Mythos, die uns zu erproben gegeben ist, manchmal vom fünften Himmel an abwärts und nicht, was sich dahinter verbirgt.